In Helgoland machte ich die Bekanntschaft des Herrenhausmitgliedes Grafen Karl von Finkenstein. Häufige Besuche auf seinem Gute Matlitz folgten. Der Matlitzer Schlossherr war ausgeprägt orthodox und konservativ. Durch ihn kam ich mit seinen politischen und religiösen Kreisen in Berührung und die Berührung zeitigte allmählich in mir religiöse und politische Stellungnahme, freilich eine gegensätzliche. Mein mir eingeborenes politisch-liberales und religiös-freidenkerisches Empfinden, das der Ausgangspunkt meiner Befreiung aus ultramontan katholischer Knechtschaft gewesen war, sträubte sich gegen die orthodoxe und konservative Schablone. Ich hatte wahrlich nicht deshalb mit Rom gebrochen, um mich dem Oberkirchenrat oder der Kreuzzeitung in die Arme zu werfen. Aber auch hier vollzog sich die Stellungnahme langsam, tastend. Man bedenke, dass ich durch 14-jährige Abgeschiedenheit von der Welt ihren religiösen und politischen Strömungen völlig entfremdet worden war. Fast mit kindlicher Unerfahrenheit trat ich, 40-jährig, wieder in sie ein. Wie sollte ich da zu raschen, glatten Entscheidungen kommen? Jemand hat in mir manches zu rascherer Reife gebracht, der dann an den Früchten allerdings keinen Geschmack fand. Kaum hatte ich mich in Berlin niedergelassen, als Dr. Adolf Stöcker, der mich zu meinem ersten Anti-Jesuiten-Artikel veranlasst hatte, mich auf seine Seite zu ziehen suchte. Er kam öfter zu mir und lud mich häufig zu sich ein. Nur einmal bin ich, um nicht zu unhöflich zu erscheinen, seinen Einladungen gefolgt und traf dort in größerer Gesellschaft auch seinen Freund, Freiherrn Wilhelm von Hammerstein. Stöcker hat von der ersten Begegnung an einen abschreckenden Eindruck auf mich gemacht. Er erschien mir als der Typus des herrschsüchtigen und bei aller Begabung bornierten Pfaffen. Mit ihm und für ihn niemals. Das stand von vornherein bei mir fest. Es gibt auch orthodoxe Jesuiten und Stöcker war ihr General. Das, was mich bei Stöcker besonders abstieß, war sein damaliger, später wurde das bei ihm aus politischem Machthunger ja anders, Katholikenhass, verbunden mit unbegrenzter Unwissenheit über Katholisches. Von der katholischen Religion hatte ich mich getrennt, aber ich hasste sie nicht, noch hasse ich sie heute. Wie könnte ich auch, da ich so viel Gutes und Schönes Zeit meines Lebens mit ihr gesehen habe? Da war es für mein Empfinden geradezu ekelhaft, diesen Hass, geschürt durch Unwissenheit aus einem geeichten Vertreter des Christentums, nur so ausströmen zu sehen. Die stöckersche Unwissenheit über Katholisches ist übrigens Grundübel aller protestantischen Kreise, zumal der orthodoxen. Einst war ich bei einem der gegenwärtig höchststehenden protestantischen Geistlichen zu Gaste. Außer mir war nur noch der verstorbene Propst von der Goltz geladen. Beide Männer unterhielten sich über ihre Bonner Erfahrungen und kamen dabei auch auf die katholische Kirche zu sprechen. Was sie vorbrachten, hätte jeder katholische Sekundaner als Torheit, Entstellung und Missverstand nachweisen können. Damals war ich noch sehr zurückhaltend, fast schüchtern. Glücklicherweise habe ich die Schüchternheit inzwischen abgelegt. Und so übernahm ich die Rolle des Sekundanten nicht, sondern unterhielt mich angelegentlich mit der liebenswürdigen, leider zu früh verstorbenen Hausfrau. Diese Leute ahnen gar nicht, wie schädlich Unwissenheit wirkt, wie sehr sie die Kluft zwischen den Konfessionen vertieft. In liberal-protestantischen Kreisen beginnt es hierin besser zu werden, aber dicht lagert die dunkle Wolke des Unverstehens auch noch über ihnen. Und das Schlimmste dabei ist, Orthodoxe wie Liberale sind von ihrer genauen Kenntnis katholischer Dinge so überzeugt, wie nur der Papst von seiner Unfehlbarkeit überzeugt sein kann. Oft habe ich das in Zentralvorstandssitzungen des Evangelischen Bundes mit Schrecken und Betrübnis beobachten können. Da saßen Führer der liberalen und orthodoxen Theologie. Sie glaubten, in katholischen Dingen weit besser Bescheid zu wissen als ich, der ich 40 Jahre der römischen Kirche angehört hatte. Auf katholischer Seite ist die Unwissenheit über den Protestantismus längst nicht so groß wie umgekehrt. Das Wort Catholica non liguntur trifft leider vielfach zu, während drüben Protestantica genau gelesen werden. Im Februar 1895 fand mein Übertritt zur preußischen Landeskirche statt. De Dryander, damaliger Pfarrer der Dreifaltigkeitsgemeinde, reichte mir das Abendmahl. Bei ihm machte ich auch einen Vorbereitungskursus durch, der mich aber wenig befriedigte. Die diplomatisch-theologische Art Dryanders, die auf keine Fragen feste Antworten kennt, war und ist nicht mein Fall. Was hat mich veranlasst, der evangelischen Kirchengemeinschaft mich anzuschließen? Jedenfalls nicht die Liebe zur Landeskirche. Nachdem ich 40 Jahre in einer Kirchengemeinschaft gelebt hatte, war ich der religiösen Vagabondage seit Ende 1892 überdrüssig, und da der Wahnglaube, dass Kirche und Religion notwendig zusammengehören, in mir noch nicht erloschen war, so wurde es dem sanften Drängen verschiedener Bekannter leicht, mich zum formellen und äußeren Beitritte zu bewegen. Über meine sehr kühle Gesinnung bei dem Schritte ließ ich Dryander keinen Zweifel. Heute würde ich den Schritt nicht mehr tun, ebenso wenig aber mache ich ihn rückgängig. Kirche und Religion, Kirche und Christentum sind verschiedene, nicht selten entgegengesetzte Dinge. Das ist für mich sichere Erkenntnis geworden. Alle Kirchen sind lediglich Menschenwerk, in den wenigsten Fällen sind sie aus religiösem, in den meisten aus Machtbedürfnis entstanden. Die preußische Landeskirche ist dazu ein sehr unvollkommenes Menschenwerk, das innerlich und äußerlich den religiös-christlichen Charakter stark eingebüßt und dafür den bürokratisch-formalistisch-staatlich-höfischen Charakter angenommen hat. Die religiöse Spitze der Landeskirche, ihr Summus Episcopus, ist der Landesherr, der zugleich Chef der Armee und der Flotte und Inhaber so und so vieler fremdländischer Regimenter ist. Die Hierarchen der Landeskirche, Oberkirchenrat, Konsistorien, Generalsuperintendenten, Superintendenten, Pfarrer, sind Staatsbeamte, besoldet vom Staate. Wer auch nur einen Blick in die Schrift wirft und die Stellung sich ansieht, welche dort die christlichen Hierarchen, die Episkopoi, die Presbyter einnehmen, weiß, dass der landeskirchliche oberste Bischof und die landeskirchlichen Behörden auch nicht das Allermindeste mit Christentum zu tun haben. Staat und Religion, Staat und Christentum bilden exzentrische Kreise, ihre Konzentrierung geschieht auf Kosten von Religion und Christentum. Das unnatürliche Verhältnis von Staat ist aber nicht das einzig Unchristliche und Unreligiöse an der Landeskirche. Ihre höfische Abhängigkeit ist ebenso zu verurteilen. Das ganze Hofpredigertum ist, das muss einmal deutlich ausgesprochen werden, Hofschranzentum, weltweit von christlich-religiöser Auffassung entfernt. Von den Hofpredigern als Personen spreche ich selbstverständlich nicht. Ich fasse Hofprediger und Hofpredigertum als Begriffe, als landeskirchliche Einrichtungen.